schöne Stimme hatte. Jeff Bates, One Second Chance, ein Song von seiner neuen CD Leave the Light On, ein bisschen Nashville Country, wie man gehört hat. Über den nächsten Mann hat Willie Nelson mal gesagt, James Hand is the real deal. James Hand, schon ein bisschen älter, der hat eine neue CD gemacht, die heißt The Truth Will Set You Free. Von auf dem Cover ist er zu sehen mit einem tollen Anzug und eine akustische Gitarre vor dem Bauch, ein paar wunderbare Schuhe, indirekt beleuchtet. Eine schöne CD, James Hand. Von dieser CD hören wir den Titel In the Corner at the Table by the Jukebox, James Hand.